WDR 5. Neugier genügt. Ich kann mich erinnern, wie wir als Kinder eine fantastisch schöne Zeit hatten, indem wir frei draußen spielen konnten, überall. Und das war für mich die schönste Zeit meines Lebens, weil wir Kinder war das ein Paradies und für die Erwachsenen war das die Hölle. Wir waren die erste Generation dieser Menschen, die eigentlich gedacht haben, dass sie nie überleben, aber dass sie dann noch Kinder haben würden, und entsprechend wurden wir auch gehätschelt und getätschelt. Maja Schankower und Abraham Ben erinnern sich an ihre Kindheit im bayerischen DP-Camp Föhrenwald, in dem sie bis 1956 lebten. Sie und ihre Familien waren Displaced Persons. Sie hatten, wenn sie als Displaced Person anerkannt waren, bestimmte Rechte auf Unterbringung, auf Kleidung, auf Ernährung, auf medizinische Versorgung. Erläutert der wissenschaftliche Leiter der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, Thomas Rahe. Und Bergen-Belsen hat sich zu einem der größten DP-Camps entwickelt. Es ist vor allem das größte jüdische DP-Camp gewesen, was es im Nachkriegsdeutschland gegeben hat, weil Bergen-Belsen das einzige Konzentrationslager war, das zunächst nur für jüdische Häftlinge eingerichtet worden ist. Insgesamt rund 55.000 Inhaftierte des Konzentrationslagers wurden am 15. April 1945 von der britischen Armee befreit. Am Ende waren unter ihnen mehr als 20.000 Juden. Das heißt, dass es an keinem anderen Ort in Deutschland so viele befreite Juden gab wie hier in Bergen-Belsen. Das DP-Camp wurde unmittelbar neben dem KZ eingerichtet, in einer ehemaligen Panzerkaserne der Wehrmacht, die Mitte der 1930er Jahre mit fast 100 Gebäuden errichtet worden war. Zu den Juden, die in das DP-Camp Bergen-Belsen kamen, gehörte auch Toni Dreilinger. Die gesamte Familie der jungen Frau war im KZ umgebracht worden. Wir waren so leer. Wir waren so einsam. Das war so wichtig, mit jemand zusammen zu sein. Das war so, ich war so eifersüchtig, wenn jemand, dein Bruder, deine Schwester, da jemanden gefunden hat. Und ich alleine, was würde ich in der Welt machen? Toni lernte im DP-Camp ihren späteren Mann Josef Dreilinger kennen. Und auch die Eltern von Bär Schenker verliebten sich in Bergen-Belsen. Ursprünglich kamen seine Mutter und sein Vater aus Polen. Ja, sie haben sich irgendwo in Bergen-Belsen kennengelernt, ja. Genau haben sie es nie erzählt. Aber es war dort so üblich. Erstens kannten sich die Leute aus den Städten, aus denen sie kamen. Und da war ein ziemlich reger Handel mit der Vermittlung. Jeder hat versucht, seine Verwandten mit anderen Verwandten irgendwo das zusammenzuführen. Viele der frisch verheirateten Männer waren schon älter und hatten vor dem Holocaust bereits eine Familie. So auch der Vater von Bär Schenker, der vor dem Krieg in der Nähe von Krakau lebte und damals zwei kleine Kinder hatte. 1941, der Vater war 37, kamen zwei SS-Männer in die Wohnung der Schenkers. Das war ein tragischer Vorgang. Mein Vater war ein sehr stolzer Mann, der ist auch aus gutbürgerlichen Verhältnissen, und lebte mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern im dritten Stock. Und dann hieß es, sie müssen raus aus den Wohnungen. Mein Vater hat sich dem widersetzt. Und die SS hat es relativ einfach den Widerstand gebrochen, indem sie die zwei kleinen Kinder aus dem Fenster geworfen haben. Und naja, damit war Stolz und Widerstand erledigt. Die Kinder waren sofort tot. Der Vater kam später nach Auschwitz. Seine Frau sah er nicht wieder. Mein Vater hat sehr wenig über diese Zeit gesprochen, weil es war für ihn natürlich ein Trauma, dass er die Familie nicht beschützen konnte. Und für viele KZ-Überlebende, wie für Josef Dreilinger, glich es einem Trauma, dass sie nicht gestorben waren. Nach dem Tod so vieler Verwandter und Freunde war das Leben für die meisten sinnlos geworden. Was für einen Zweck hat das alles gehabt? Zu was bin ich leben geblieben? Wir haben uns alle selbst Vorwürfe gemacht. Wir hatten solche Schuldgefühle. Warum bin ich beim Leben geblieben? Bär Schenker kam im Juli 1948 zur Welt, geboren in Bergen-Belsen. So steht es auch in seinen Dokumenten. Das war ja auch immer so, wenn ich Deutschland verlassen habe und dann mein Pass irgendwo Bergen-Belsen war schon ein Begriff für viele Leute und das Staunen. Sie haben das in den Augen sehen können, wenn sie Bergen-Belsen gesagt haben. Und das war schon, wo jeder so ein bisschen gestutzt hat. Es hat mich praktisch mein ganzes Leben begleitet. Allein im DP-Camp Bergen-Belsen kam zwischen 1946 und 1950 mehr als 2000 Kinder zur Welt. Die höchste Geburtenrate in ganz Deutschland. Als die Kinder geboren worden sind, war das Hoffnung auf ein neues Leben, auf Familiengründung und ein vernünftiges und geregeltes Familienleben. Das hat sich ja jeder gewünscht. Das war Rache durch Existenz. Das kann man in seiner psychologischen Bedeutung in der Tat kaum überschätzen. Es geht tatsächlich weiter. Es gibt ein Leben auch nach der Befreiung. Sagt Thomas Rahl von der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Diese Kinder waren sozusagen der sichtbarste und die lebendigste Form und Ausdruck dieser Hoffnung. Es geht weiter. Es gibt ein neues Leben für mich. Und zugleich waren sie eben so auch ein Symbol dafür, dass man selber auch aktiv beteiligt daran war, dass das Judentum nicht nur im religiösen, sondern eben auch im nationalen Sinne fortzusetzen. Man muss allerdings auch mal sehr vorsichtig sein, wenn man über dieses Thema redet, dass man es nicht zu sehr, vielleicht auch unbeabsichtigt, idealisiert. Die Traumatisierung der Überlebenden, die war sehr stark. Es war einfach oft der verzweifelte Versuch, wieder irgendwie neue Wurzeln zu schlagen. Wie geschwächt die meisten Häftlinge noch waren, verdeutlicht eine Zahl. In den ersten 3 Monaten nach ihrer Befreiung starben allein in Bergen-Belsen 14.000 ehemalige KZ-Häftlinge an den Folgen von Hunger und Folter. Rund ein Viertel aller befreiten Häftlinge. Auf dem Friedhof des ehemaligen DP-Camps liegen rund 4.000 Tote in Massengräbern. Dennoch richtete sich der Blick der Überlebenden nach vorn. Man kann sich diesen psychologischen Umschwung kaum intensiv und dramatisch genug vorstellen, von der Phase des KZ-Häftlings vor der Befreiung hin zu einer befreiten Person, die nun wieder Subjekt ihrer eigenen Geschichte wird. Die DP-Camps waren für fast alle Juden eine Art Wartesaal, eine Durchgangsstation. Die meisten haben sich nach der Erfahrung des Holocaust als Juden im zionistischen Sinn des Wortes verstanden und daraus die Konsequenz gezogen, dass sie einen jüdischen Staat in Palästina eingefordert haben, in dem sie als Juden sicher leben können. Doch dieser jüdische Staat Israel wurde erst im Mai 1948 gegründet. Davor war Palästina noch britisches Mandatsgebiet. Dennoch, so der Nürnberger NS-Forscher Jim Tobias, stand für die Holocaust-Überlebenden fest: Für viele dieser Menschen war nach der Erfahrung der Shoah klar, man braucht einen eigenen Staat. Der Zionismus war weit verbreitet, vielen war klar, dieser Staat muss in Palästina entstehen. Man war in Deutschland, im Land der Täter, und versuchte sich so gut wie möglich dort einzurichten. Eine historische Tonaufnahme aus dem DP-Camp Bergen-Belsen dokumentiert die zionistische Vision der Überlebenden. Sie singen auf dem Freiheitsplatz des Lagers die jüdische Nationalhymne. Doch die jüdischen DPs in den westlichen Besatzungszonen wurden 1946 nicht weniger, sondern mehr. Und das hatte vor allen Dingen zu tun auch mit dem Antisemitismus, der in Osteuropa noch sehr virulent war, insbesondere auch in Polen. Und es gab nicht nur eine verbale Ablehnung der Juden in diesen Ländern, sondern es gab tatsächlich auch physische Übergriffe, bei denen Juden getötet worden sind. Wie zum Beispiel im polnischen Kielce, wo im Sommer 1946 40 Juden getötet wurden. Und das führte dann dazu, dass es eine fast fluchtartige Migration von jüdischen Überlebenden aus Polen in die Westzonen Deutschlands gab. Und das führte dazu, dass die Zahl eben der jüdischen DPs deutlich zugenommen hat. In den großen DP-Camps wie im niedersächsischen Bergen-Belsen und im bayerischen Föhrenwald entstand wenige Monate nach dem Ende des NS-Terrors neues jüdisches Leben. Das heißt, das war also wie eine Kleinstadt, in der überwiegend Jiddisch gesprochen wurde. Das war die Muttersprache der meisten überlebenden Juden aus Osteuropa. Es war allerdings auch klar, dass diese Kultur des osteuropäisch-jüdischen Judentums, das eben so durch diese Städte repräsentiert wird, etwas war, das durch die Nazis im Grunde zerstört worden ist. Vieles ist sozusagen hier nochmal revitalisiert worden für diese Transitphase, in der sich die jüdischen DPs befunden haben. Aber es war klar, das wird in unserer neuen Heimat keine wirkliche Fortsetzung geben. Es war nicht wie im Städtl, es war das Städtl. Ich kann Ihnen ein Bild zeigen von der Religionsschule, wo ich war. Da ging es zu wie 1920. Meinen Sie, das ist aufgenommen im tiefsten Osten? Erinnert sich Abraham Ben an seine Kindheit. Und Ber Schenker ergänzt: Wir haben untereinander Jüdisch gesprochen. Als ich in die Schule kam, ich hatte keine Ahnung, was dort gesprochen wird. Ich meine, das kann man sich nicht vorstellen. Ich wusste überhaupt gar nicht so richtig, was eine Schule ist. Wie einst im Städtl blühte das jüdische Leben. Maja Schankhofer lebte als Kind im DP-Lager Föhrenwald. Ich erinnere mich, dass Freitag geschächtet wurde. Das heißt, da kam ein Bauer, ein Geflügelhändler kam nach Föhrenwald. Die Frauen haben sich ihre Hühner rausgesucht, haben noch hinten reingeguckt. Ich sehe das Bild vor mir, haben gepustet und haben geguckt, ob die Hühner fett genug waren für die Suppe. Dann wurden diese Hühner geschächtet. Das war natürlich für uns Kinder doch irgendwie was sehr Außergewöhnliches. Im DP-Camp Bergen-Belsen gründete der Regisseur Sami Feder eine Theatergruppe namens KZ. Auf der Bühne setzten die Schauspieler auch die eigene Verfolgungsgeschichte in Szene, berichtet der wissenschaftliche Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Thomas Rahe. Ich glaube, dass das die Form der kollektiven Aufarbeitung der Traumatisierung durch die NS-Verfolgung vielleicht die effizienteste Form gewesen ist, dieser gemeinschaftlichen Auseinandersetzung mit den eigenen traumatischen Erfahrungen. In einem Gedicht von Sami Feder heißt es: Ich lebe als Schatten in dieser Welt. Es reizt mich kein Vergnügen, kein Geld. Kein Buch will ich lesen. Ich glaube nicht an Gott. Ich bete nicht in der Stille. Ich weiß nicht einmal, welche Gebete ich sprechen müsste, welche Klagelieder ich weinen und klagen soll. Denn alles ist tot. Und tot ist für mich der Morgen. Das heißt, sie spielten das, was sie selbst erlebt hatten. Die Psychologen würden sowas vielleicht so als eine Art Reenactment bezeichnen, wo man das nochmal durchlebt, was man überlebt hatte, aber diesmal in einer sicheren Umgebung. Und auch die jiddische Musik spielte im Camp eine große Rolle. Allein schon deshalb, weil auch die jüdische Religion und Kultur ganz wesentlich auch von Musik geprägt ist und auch Brücken schlagen konnte zwischen den verschiedenen Strömungen, die es ja auch unter den jüdischen DPs hier gab. Schon im Sommer 1945 traten der Komponist und Pianist Benjamin Britten und der Geiger Yehudi Menuhin im DP-Camp Bergen-Belsen auf. Allerdings stieß das Konzert der beiden Musiker auch auf Kritik. Die meisten Zuhörer hätten sich statt klassischer Musik ausgerechnet von deutschen und österreichischen Komponisten lieber jiddische Lieder gewünscht. Nicht alle Juden im DP-Camp waren religiös. Ber Schenker: Und es war ja nicht einfach für die Menschen, für die Generation meiner Eltern, auch die vielleicht noch älteren, nach dem KZ und alles, was nach 6 Millionen Toten noch an Gott zu glauben. Das war ja nicht so selbstverständlich. Also meine Mutter hatte 2 Cousins, die noch überlebt haben. Und der eine hat nie wieder eine Synagoge betreten. Die DP-Camps waren Durchgangsstationen. Doch die Weiterreise der jüdischen DPs gestaltete sich zunächst schwierig. Die meisten Staaten hatten strikte Einreisebeschränkungen. Der Bonner Historiker Markus Felke: Das Problem für jüdische DPs in der britischen Besatzungszone war, dass sie nicht ohne weiteres nach Palästina weiterreisen durften. Palästina war damals Mandatsgebiet der britischen Regierung und maximal 1500 Personen auf der ganzen Welt bekamen die Erlaubnis, nach Palästina einzureisen. Und angesichts von zigtausenden jüdischen DPs allein in Europa war das natürlich viel zu wenig. Ab 1947 erlaubten die Briten allerdings mit der Sonderaktion Grand National die Ausreise einiger tausend DPs von Bergen-Belsen nach Israel. Dazu wurde Bocholt als eine Art Transitlager ausgewählt, berichtet Markus Felke, der sich intensiv mit dem Stadtwaldlager Bocholt befasst hat. In den Augen der Verantwortlichen war Bocholt nahe der französischen Grenze. würde ich jetzt persönlich nicht so sehen hier, aber Bocholt verfügt über einen Gleisanschluss. Und so wurde Bocholt eben für insgesamt 10 Transporte von jeweils mehreren hundert jüdischen DPs genutzt. Über Bocholt ins gelobte Land. Rund 6000 jüdische DPs gelangten so 1947 von der niederrheinischen Stadt aus über Köln, Metz und Marseille sowie mit der Überfahrt nach Tel Aviv. Am Bahnhof in Bocholt müssen sich bewegende Szenen abgespielt haben. Als die überglücklichen jüdischen DPs sich endlich auf den Weg nach Israel machten, wurden sie manchmal mit der israelischen Nationalhymne verabschiedet. Die kurze Blütezeit des Städtels ging langsam zu Ende. 1947-48 leerten sich die Camps. Vor allem mit der Gründung des Staates Israel gingen viele nach Palästina. Doch einige tausend Juden blieben in Deutschland, wie die Familie von Abraham Ben. Keiner wollte ja in Deutschland bleiben, nach Amerika, nach Kanada, nach Israel. Und keiner wollte uns haben, weil die meisten Leute, die geblieben sind bis zum Schluss, waren kranke Leute. Und kranke Leute hat damals keiner genommen. Bei Abraham Ben war der Vater lungenkrank, bei Maya Shankova war es die Mutter. So sind wir, ich sage immer, wie der Kaffeesatz am Boden einer Tasse bleibt, einfach in Deutschland geblieben. Also es war nie der Traum von irgendjemandem, mal in Deutschland zu bleiben. Es war verpönt, in Deutschland zu bleiben. Es wollte ja auch keiner nach diesem Holocaust, was passiert ist. Und wir waren halt praktisch die letzten Juden, die in Deutschland geblieben sind. Warum seine Eltern Deutschland unbedingt verlassen wollten, wurde Abraham Reiber spätestens mit 7 Jahren bewusst. Meine Mutter war mit mir 1954, wird es gewesen sein, beim Zahnarzt. Da sagt sie zu mir ganz trocken, die Frau da, das war meine KZ-Aufseherin. Das war die Frau vom Zahnarzt. Die Zeit der DP-Camps ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Die meisten Displaced Persons haben Deutschland in den 40er Jahren verlassen. Und die hier Gebliebenen wollten sich nicht so gern daran erinnern, dass sie nicht gehen konnten. In Bocholt erinnert nichts mehr an das DP-Lager. In dem großen jüdischen Camp Föhrenwald, südlich von München, ist man gerade dabei, wenigstens die letzten Gebäude des dortigen Lagers zu erhalten. Und in Bergen-Belsen ist das riesige DP-Lager, das vor 1945 Wehrmachtskaserne war, 1950 von der britischen Armee übernommen worden. Direkt nebenan befindet sich heute der größte Truppenübungsplatz der NATO in Europa. Die ehemalige Klinik, wo nach 1945 rund 2000 Kinder zur Welt kamen, darf heute nicht mehr betreten werden. Das alte Krankenhaus befindet sich am Rande des Truppenübungsplatzes direkt, ist schon baufällig. Es ist schon seit 1990, 92 leer gewesen, wird auch zu Übungszwecken benutzt jetzt. Gefechtsübungen finden in dem Gebäude statt, berichtet Valerie Rosse von der britischen Armee in Bergen-Hohne. Sie gehört sozusagen zur Nachhut der Briten, die das Militärgelände weitgehend verlassen und an die Bundeswehr übergeben haben. Totenruhe klingt anders. Auf dem Gelände des ehemaligen DP-Camps liegen 4000 Tote, die kurz nach der Befreiung des KZs verstorben sind, in Massengräbern. Thomas Rahe würde das alte DP-Lager gern in die Gedenkstättenarbeit einbeziehen. Wir haben aber jetzt durch den Abzug der britischen Truppen eine neue Situation, denn es gibt die Überlegung, 1 oder 2 Kasernenbauten, die sich direkt am südlichen Rand des Truppenübungsplatzes befinden, also relativ nah hier zum Gelände der Gedenkstätte, für unsere Arbeit zu nutzen. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir da eine gute Lösung finden werden. Das würde bedeuten, dass man von der Gedenkstätte, dem ehemaligen KZ, hinübergehen könnte zum einstigen DP-Camp. Die Bundeswehr zeigt sich aufgeschlossen, auf 2, 3 Gebäude zu verzichten, die dann von der Gedenkstätte genutzt werden könnten. Dann könnten Besucher plastisch nachvollziehen, wie die Holocaust-Überlebenden nach 1945 wieder Hoffnung schöpften und sich auf ein Leben danach vorbereiteten. Der Historiker Jim Tobias hofft, dass sich mit der Erinnerung an die DP-Camps auch das Bild der Juden, die meist nur als passive Opfer dargestellt werden, ein wenig verändert. Da haben die schwachen, wehrlosen Juden, die ja so in den Köpfen der Menschen sind, haben ihr Geschick in die eigene Hand genommen und haben gesagt, jetzt zeigen wir euch mal, wie das funktioniert. Diese Menschen, die Auschwitz überlebt haben, die Tortur und Qualen hinter sich hatten, haben das Leben neu aufgebaut. Wir sind da, haben sie gesagt. Wir sind da und wir leben. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.